Morgenandacht, Reinhard Hirtler, Philippa 3, Tag 5. Guten Morgen, guten Morgen und einen wundervollen guten Morgen. Wieder einmal haben wir die Ehre, so wunderbare Leute wie euch zu lehren. Also lasst uns zu Vers 4 gehen von Philippa 3. Es stimmt, dass ich mich einst auf all das verließ, was ich geworden war. Wow! Paulus, dieser unglaubliche Mann, hatte sich auf alles verlassen, was er geworden war? Das sind starke Worte. Aber wir müssen verstehen, dass Paulus sehr, sehr religiös war. Er verfolgte die Christen und glaubte wirklich, Gott damit einen Gefallen zu tun. Paulus tat schreckliche Dinge, denn er brachte Christen um. Aber überleg mal, er glaubte ernsthaft, dass er etwas für Gott tat. Er war also kein böser Mensch im Herzen, der einfach umherging und Menschen tötete, sondern er war leidenschaftlich darin, Gott zu dienen und glaubte, dass das der beste Weg war. Er hatte so viel erreicht und er verließ sich auf all seine Errungenschaften. Schau, was er sagt. Ich hatte einen Grund, mich zu rühmen und die Leute mit meinen Leistungen zu beeindrucken. Paulus hatte also so viel erreicht, dass er sich damit rühmen konnte. Das ist erstaunlich. Ich sage dir, was so erstaunlich ist. Erstaunlich ist, dass dieser Mann, der fast perfekt war, studiert hatte, ein sehr kluger Theologe war, radikal seinem Glauben hingegeben und sich völlig dessen rühmte, was er erreicht hatte, und dann begegnete er Jesus und er merkte, dass das alles nichts ist. Alles, womit er sich in der Vergangenheit gerühmt hatte, war jetzt bedeutungslos. Er sagte, ich hatte einen Grund, mich zu rühmen. Denn im Natürlichen war er ein unfassbar erfolgreicher Mann. Er sagt sogar, mehr als andere, denn mein Stammbaum war tadellos. Das heißt, seine Herkunft war perfekt. Man könnte also sagen, dass er aus der Oberschicht stammte und alles perfekt war. Paulus sagt uns also in diesem Zusammenhang, dass wir uns mit nichts rühmen können, außer mit Jesus Christus. Dann sagt er, ich weiß das, weil ich einer von denen war. Und er sagt, natürlich gesprochen hatte ich sogar einen Grund. Aber dann sagt er uns, dass es nur Jesus und Jesus und Jesus allein ist. Jetzt zählt er alles auf, was er in seiner perfekten Abstammung erreicht hat. Ich wurde als echter Hebräer aus dem Erbe Israels als Sohn eines jüdischen Mannes aus dem Stamm Benjamin geboren. Benjamin bedeutet der Geliebte Gottes. Wir wissen, dass Benjamin der Kleinste, der Jüngste der 12 Brüder war, der 12 Stämme Israels. Er war es, den der Vater so innig liebte. Und Paulus sagt, aus dieser Ahnenlinie komme ich. Er sagte, ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Das bedeutet, dass er das Gesetz perfekt erfüllte. Offensichtlich waren seine Eltern sehr ernsthafte Juden, als er ein kleines Baby war. Er wuchs in der strengen Tradition des orthodoxen Judentums auf. Wenn du das orthodoxe Judentum kennst, dann weißt du, dass das eine sehr, sehr strenge Religion ist. Wenn du in dieser Religion sozusagen erfolgreich sein willst, dann musst du alles kennen und richtig machen. Und offensichtlich waren die Eltern von Paulus sehr streng gläubig und erzogen ihn sehr streng. Schau, dann sagt er, und führte ein abgesondertes und strenggläubiges Leben als Pharisäer. Wenn man einen katholischen Ausdruck dafür finden wollte, wäre er vermutlich ein Kardinal, ein sehr hochrangiger Minister der Kirche. Paulus nahm das so ernst, dass er ein streng gläubiges Leben führte. Doch schau, was er jetzt sagt, das ist wirklich schockierend. Und was die Gerechtigkeit der Tora angeht, übertraf mich niemand. Begreifst du, was er hier sagt? Er sagt, es gab außer mir keinen, der die Tora, das jüdische Gesetz, so perfekt befolgte wie ich. Paulus war also völlig dem Gesetz hingegeben, das Gott den Israeliten gegeben hatte. Er sagte, absolut niemand war besser als ich. Ich war ohnegleichen. Weißt du, was das bedeutet? Es heißt, dass er keinen Ebenbürtigen hatte, sondern über allen stand. Warum sind diese Dinge so wichtig? Ich sage es dir. Denn der Mann, der über allen anderen stand, der mehr als all die anderen erreichte, der das Gesetz perfekter befolgte als alle anderen, nachdem er Jesus begegnete, betrachtete er sich selbst nicht mehr als über seinen christlichen Brüdern und Schwestern stehend. Das haben wir bereits gesehen. Meine Geliebten, meine Mitbrüder, meine Mitdiener. Wenn du verstehst, wo er herkam und was er wurde, nachdem er Jesus begegnete, ist das sogar noch kraftvoller. Der, der über allen stand, wurde nun zu dem, der allen Geschwistern in Christus diente. Morgen machen wir weiter.